Text 21. Stadt aus Glas erschien 1985 als erster Roman von Paul Auster. Zu Beginn wirkt dieser erste Teil der New York-Trilogie wie eine Kriminalgeschichte. Über Beobachtungen und Nachforschungen geraten die Protagonistinnen in eine Identitätskrise und es stellt sich heraus, dass die zunächst angenommenen Zusammenhänge falsch sind. Heute Teil 5. Stillman war also fort. Der alte Mann war ein Teil der Stadt geworden. Er war ein kleiner Fleck, ein Satzzeichen, ein Ziegel in einer endlosen Ziegelmauer. Quinn konnte den Rest seines Lebens jeden Tag durch die Straßen gehen, ohne ihn je zu finden. Alles war nun auf den Zufall reduziert, auf einen Albtraum von Zahlen und Wahrscheinlichkeiten. Es gab keine Anhaltspunkte, keine Spuren, nichts, was man tun konnte. Quinn ging im Geiste zurück bis zum Beginn des Falles. Seine Aufgabe war es gewesen, Peter zu beschützen, nicht Stillman zu folgen. Das war nur eine Methode gewesen, ein Versuch, vorauszusagen, was geschehen könnte. Indem er Stillman beobachtete, konnte er, nach seiner Theorie, erfahren, was er gegen Peter vorhatte. Er hatte den alten Mann 2 Wochen beschattet. Was konnte er nun folgern? Nicht viel. Stillmans Verhalten war zu undurchsichtig gewesen, um ihm irgendwelche Hinweise zu geben. Natürlich konnten sie gewisse extreme Maßnahmen ergreifen. Er konnte Virginia Stillman vorschlagen, sich eine geheime Telefonnummer geben zu lassen. Das würde, wenigstens für eine Weile, die beängstigenden Anrufe ausschalten. Wenn das nichts half, konnten sie und Peter umziehen. Sie konnten das Viertel, vielleicht überhaupt die Stadt verlassen. Schlimmstenfalls konnten sie eine neue Identität annehmen und unter anderem Namen leben. Der letzte Gedanke erinnerte ihn an etwas Wichtiges. Er hatte bis jetzt nie ernsthaft die Umstände untersucht, unter denen er seinen Auftrag erhalten hatte. Es war alles zu rasch gegangen und er hatte es für selbstverständlich gehalten, dass er für Paul Auster einspringen konnte. Sobald er den Sprung in diesen Namen getan hatte, hatte er an Auster selbst nicht mehr gedacht. Wenn dieser Mann ein so guter Detektiv war, wie die Stillmans glaubten, war er vielleicht imstande, ihm bei diesem Fall zu helfen. Quinn wollte ihm offen alles gestehen. Auster würde ihm verzeihen und gemeinsam konnten sie Peter Stillman retten. Er suchte auf den gelben Seiten des Branchenverzeichnisses nach dem Detektivbüro Auster. Es war nicht eingetragen. Aber er fand den Namen auf den weißen Seiten. Es gab einen Paul Auster in Manhattan. Er wohnte am Riverside Drive, nicht weit von Stillmans Haus entfernt. Ein Detektivbüro wurde nicht erwähnt, aber das musste nichts bedeuten. Auster war vielleicht so beschäftigt, dass er es nicht nötig hatte, für sich zu werben. Quinn nahm den Hörer ab und wollte schon die Nummer wählen, aber dann besann er sich. Dieses Gespräch war zu wichtig, man konnte es nicht dem Telefon überlassen. Er wollte es nicht riskieren, einfach kurz abgefertigt zu werden. Wenn Auster kein Büro hatte, so bedeutete das, dass er zu Hause arbeitete. Quinn wollte ihn dort aufsuchen und mit ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen. Es hatte nun aufgehört zu regnen. Der Himmel war noch grau, aber weit im Westen konnte Quinn einen Lichtstrahl sehen, der durch die Wolken fiel. Als er den Riverside Drive hinaufging, wurde ihm bewusst, dass er nicht mehr Stillman verfolgte. Ihm war zumute, als hätte er die Hälfte seiner selbst verloren. 2 Wochen lang war er durch einen unsichtbaren Faden mit dem alten Mann verbunden gewesen. Was immer Stillman getan, hatte auch er getan. Wohin immer Stillman gegangen, war auch er gegangen. Sein Körper hatte sich noch nicht an die neue Freiheit gewöhnt und an den ersten Häuserblocks entlang ging er noch mit dem alten schlurfenden Gang. Der Bann war gebrochen, doch sein Körper wusste es noch nicht. Austers Haus stand in der Mitte des langen Blocks zwischen der 116. und der 119. Straße, südlich der Riverside Church von Grant's Tomb. Es war ein ordentliches Haus mit polierten Türklinken und sauberen Fensterscheiben und es hatte eine bürgerliche Nüchternheit an sich, die Quinn in diesem Augenblick gefiel. Austers Wohnung befand sich im 11. Stock. Quinn drückte auf den Knopf und wartete darauf, eine Stimme aus der Sprechanlage zu hören, aber der Türöffner summte ohne vorherigen Wortwechsel. Quinn stieß die Tür auf, ging durch den Flur und fuhr mit dem Lift zum 11. Stock hinauf. Ein Mann öffnete ihm die Wohnungstür. Er war groß und dunkel, Mitte 30. Seine Kleidung war zerknittert und er hatte einen 2 Tage alten Bart. In der rechten Hand hielt er zwischen Daumen, Zeige und Mittelfinger einen Füllfederhalter ohne Kappe, so als hätte er gerade aufgehört zu schreiben. Der Mann schien überrascht zu sein, einen Fremden vor sich zu sehen. Ja? Sie haben jemand anderen erwartet. Ja, tatsächlich. Meine Frau. Deshalb habe ich auf den Summer gedrückt, ohne zu fragen, wer da ist. Ich störe Sie ungern, aber ich suche Paul Auster. Ich bin Paul Auster. Ich würde gern mit Ihnen sprechen. Es ist sehr wichtig. Sagen Sie mir zuerst einmal, worum es sich handelt. Tja, das weiß ich selbst nicht so recht. Es ist kompliziert, fürchte ich. Sehr kompliziert. Haben Sie einen Namen? Ach, entschuldigen Sie, natürlich. Quinn. Quinn? Und wie noch? Daniel Quinn. Quinn. Ich kenne den Namen von irgendwoher. Sie sind nicht etwa Dichter, oder? Ich war es einmal. Aber ich habe nun schon lange keine Gedichte mehr geschrieben. Sie haben vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht, nicht wahr? Ich glaube, der Titel lautete Unfinished Business. Ein kleines Buch in einem blauen Einband. Ja, das war ich. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, noch mehr von Ihnen zu sehen. Ja, ich frage mich, was aus Ihnen geworden war. Ich bin noch hier, sozusagen. Auster bat Quinn, mit einer Handbewegung einzutreten. Auster führte ihn ins Wohnzimmer, ließ ihn in einem Polstersessel Platz nehmen und ging in die Küche, um Bier zu holen. Er kam mit 2 Flaschen zurück, stellte sie auf eine Holzkiste, die als Couchtisch diente, und setzte sich Quinn gegenüber auf ein Sofa. Wollten Sie über eine literarische Angelegenheit mit mir sprechen? Nein, ich wollte, es wäre so. Aber dies hat mit Literatur nichts zu tun. Womit dann? Ich habe das Gefühl, dass hier ein schrecklicher Irrtum vorliegt. Ich bin hergekommen, um Paul Auster, den Privatdetektiv, aufzusuchen. Den was? Den Privatdetektiv. Ich fürchte, Sie sind an den falschen Paul Auster geraten. Aber Sie sind der Einzige im Telefonbuch. Mag sein, aber ich bin kein Detektiv. Wer sind Sie dann? Was tun Sie? Ich bin Schriftsteller. Schriftsteller? Tut mir leid, aber das bin ich nun zufällig einmal. Wenn das wahr ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Das Ganze ist ein böser Traum. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Quinn sagte es ihm. Er begann von vorn und erzählte Schritt für Schritt die ganze Geschichte. Der Druck hatte sich in ihm aufgestaut, seitdem Stillman an diesem Morgen verschwunden war, und er entlud sich nun in einem Strom von Worten. Er sprach von den Telefonanrufen, die Paul Auster galten, von seiner unerklärlichen Übernahme des Falles, von seiner Begegnung mit Peter Stillman, von seinem Gespräch mit Virginia Stillman. Er schilderte, wie er Stillmans Buch gelesen hatte, wie er Stillman von der Grand Central Station aus gefolgt war. Er erzählte von Stillmans täglichen Wanderungen, seiner Tasche und den zerbrochenen Gegenständen, von den beunruhigenden Karten, die Buchstaben des Alphabets darstellten, von seinen Gesprächen mit Stillman, von Stillmans Verschwinden aus dem Hotel. Und? Halten Sie mich für verrückt? Nein. Wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich das Gleiche getan haben. Hier sehen Sie, ich erfinde nichts. Ich habe sogar einen Beweis. Sehen Sie, ein Scheck von Virginia Stillman. Er ist sogar auf Sie ausgestellt. $500. Das scheint ein vollkommen normaler Scheck zu sein. Er gehört Ihnen. Ich möchte, dass Sie ihn haben. Ich kann ihn doch nicht annehmen. Für mich ist er wertlos. Kaufen Sie sich noch ein paar Bücher oder Spielsachen für Ihr Kind. Dieses Geld haben Sie verdient. Es steht Ihnen zu. Eines kann ich immerhin für Sie tun. Da der Scheck auf meinen Namen ausgestellt ist, werde ich ihn für Sie einlösen. Ich bringe ihn morgen früh zu meiner Bank, zahle ihn auf mein Konto ein und gebe Ihnen das Geld, sobald er verrechnet ist. In Ordnung? Sind Sie einverstanden? In Ordnung. Wir werden sehen, was passiert. Es gibt ein viel wichtigeres Problem als den Scheck. Die Tatsache, dass mein Name in diese Geschichte verwickelt worden ist. Ich verstehe das einfach nicht. Ich frage mich, ob Sie in letzter Zeit Scherereien mit Ihrem Telefon hatten. Manchmal geraten die Schaltungen durcheinander. Jemand will eine Nummer anrufen und obwohl er richtig wählt, bekommt er den falschen. Ja, das habe ich schon erlebt. Aber selbst wenn mein Telefon gestört war, erklärt das nicht das eigentliche Problem. Es würde uns sagen, warum der Anrufer Sie an den Apparat bekam, aber nicht, warum er überhaupt mich anrufen wollte. Wäre es denn möglich, dass Sie die betroffenen Personen kennen? Ich habe nie von den Stillmans gehört. Vielleicht wollte sich jemand einen dummen Scherz mit Ihnen erlauben. Ich gebe mich mit solchen Leuten nicht ab. Das kann man nie wissen. Aber Tatsache ist, dass dies kein Scherz ist. Es ist ein richtiger Fall mit richtigen Menschen. Ja, das ist mir klar. Ihnen blieb nichts mehr, worüber sie sprechen konnten. Über diesen Punkt hinaus gab es nur die zufälligen Gedanken von Männern, die nichts wussten. Quinn sah ein, dass er nun eigentlich gehen musste. Er war beinahe eine Stunde da gewesen und es wurde bald Zeit, Virginia Stillman anzurufen. Dennoch zögerte er. Der Sessel war bequem und das Bier war ihm ein wenig zu Kopf gestiegen. Auster war der erste intelligente Mensch, mit dem er seit langem gesprochen hatte. Er hatte seine, Quinns, frühere Arbeiten gelesen, hatte sie bewundert und auf mehr gewartet. Trotz allem war es Quinn unmöglich, sich nicht darüber zu freuen. Sie saßen eine Weile da, ohne etwas zu sagen. Schließlich zuckte Auster leicht die Schulter, so als wollte er zugeben, dass sie an einem toten Punkt angelangt waren. »Ich wollte mir gerade ein kleines Mittagessen zubereiten. Für zwei macht es auch nicht mehr Mühe.« »Ja, ich sollte eigentlich wirklich gehen. Aber, ja, eigentlich gern. Eine kleine Mahlzeit würde nicht schaden.« »Was sagen Sie zu einem Schinkenomelett?« »Das klingt gut.« Auster ging in die Küche, um das Essen zuzubereiten. Quinn hätte sich gern erbötig gemacht, ihm zu helfen, aber er war außerstande, sich zu rühren. Sein Körper fühlte sich an wie ein Stein. Da ihm nichts anderes einfiel, schloss er die Augen. Früher hatte es ihn oft getröstet, die Welt verschwinden zu lassen. Diesmal fand Quinn jedoch nichts Interessantes in seinem Kopf. Es schien, dass da drinnen alles zum Stillstand gekommen war. Dann begann er aus der Dunkelheit eine Stimme zu hören. Eine leiernde, idiotische Stimme. Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Er öffnete die Augen, um sie zum Schweigen zu bringen. Er sah Brot und Butter, noch mehr Bier, Messer und Gabeln, Salz und Pfeffer, Servietten und Omelettes, zwei, die auf weißen Tellern schwitzten. Quinn aß gierig und verschlang die Mahlzeit in, wie es schien, Sekundenschnelle. Danach gab er sich große Mühe, ruhig zu sein. Tränen stiegen in ihm auf und seine Stimme erzitterte, als er sprach, aber irgendwie gelang es ihm, sich zu beherrschen. Um zu beweisen, dass er nicht ein nur mit seinen eigenen Gedanken beschäftigter, undankbarer Mensch war, begann er Auster nach seinen literarischen Arbeiten zu fragen. Auster war ein wenig zurückhaltend, er gab schließlich zu, dass er an einer Sammlung von Essays arbeitete. Im Augenblick beschäftigte er sich mit dem Don Quixote. Auster lehnte sich auf dem Sofa zurück, lächelte mit einem gewissen ironischen Vergnügen und zündete sich eine Zigarette an. Der Mann amüsierte sich offenbar, aber die Besonderheit seines Vergnügens entging Quinn. Es schien eine Art von lautlosem Gelächter zu sein, ein Witz, der kurz vor der Pointe endet. Eine allgemeine Fröhlichkeit, die kein Motiv hatte. Quinn wollte etwas zu Austers Theorie sagen, aber er hatte keine Gelegenheit mehr dazu. Als er eben den Mund öffnete, um zu sprechen, wurde er von dem Klirren von Schlüsseln an der Wohnungstür, dem Öffnen und Zuschlagen der Tür und lauten Stimmen unterbrochen. Auster blickte bei diesen Geräuschen rasch auf. Er erhob sich vom Sofa, entschuldigte sich bei Quinn und ging zur Tür. Quinn hörte Gelächter im Flur, zuerst das einer Frau, dann das eines Kindes. Ein hohes und ein höheres, ein Staccato von klingendem Schrapnell und dann den dröhnenden Bass von Austers Auflachen. Das Kind zeigte seinem Vater, was es auf der Straße gefunden hatte. Einen Augenblick später hörte er, wie das Kind durch den Flur auf ihn zulief. Es stürzte ins Wohnzimmer, sah Quinn und blieb auf der Stelle stehen. Es war ein blonder Junge von 5 oder 6 Jahren. Die beiden begrüßten sich, in der linken Hand hielt er ein rotes Jojo. Quinn fragte, ob er es versuchen dürfe, und der Junge ging auf ihn zu und drückte es ihm in die Hand. Während er das Jojo untersuchte, hörte er das Kind, das jede seiner Bewegungen beobachtete, neben sich atmen. Das Jojo war aus Plastik und sah so ähnlich aus wie die, mit denen er vor Jahren gespielt hatte, aber irgendwie war es komplizierter, ein Produkt des Weltraumzeitalters. Quinn streifte die Schlinge am Ende der Schnur über seine Mittelfinger, stand auf und probierte es. Das Jojo gab einen flötenartigen Ton von sich, als es sich abspulte, und im Gehäuse sprühten Funken. Der Junge hielt den Atem an, aber dann stand das Jojo still und baumelte am Ende der Schnur. Quinn wickelte die Schnur wieder auf, um es noch einmal zu probieren, als Auster und seine Frau ins Zimmer traten. Er blickte auf und sah zuerst die Frau. Dieser eine kurze Augenblick reichte aus, um ihn innerlich aufzuwühlen. Sie war eine große, schlanke Blondine, strahlend schön, von einer Energie und einem Glück, die alles um sie herum unsichtbar zu machen schien. Es war zu viel für Quinn. Ihm war zumute, als wolle ihn Auster mit allem verhöhnen, was er selbst verloren hatte, und er reagierte mit Neid und Zorn und einem quälenden Selbstmitleid. Ja, auch er würde gern seine Frau und sein Kind haben. den ganzen Tag herumsitzen und von alten Büchern schwatzen, umgeben von Jojos und Schinkenomeletts und Füllfederhaltern. Er betete im Stillen um Erlösung. Auster machte Quinn mit seiner Frau bekannt und bat ihn, noch zum Abendessen zu bleiben. Quinn beherrschte sich mit Mühe und lehnte ab. »Ich bin sowieso schon spät dran. Ich muss jetzt wirklich gehen.« »Ich rufe Sie an, sobald das mit dem Scheck in Ordnung geht. Stehen Sie im Telefonbuch?« »Ja, und ich bin der Einzige.« »Wenn Sie mich irgendwie brauchen können, rufen Sie einfach an. Ich helfe Ihnen gern.« Auster reichte ihm die Hand und Quinn merkte, dass er noch immer das Jojo hielt. Er drückte es Auster in die rechte Hand, klopfte ihm leicht auf die Schulter und ging. Quinn war nun nirgendwo. Er hatte nichts, er wusste nichts, er wusste, dass er nichts wusste. Er war nicht nur zum Anfang zurückgeschickt worden, er stand noch vor dem Anfang und so weit vor dem Anfang, dass es schlimmer war als irgendein Ende, das er sich vorzustellen vermochte. Auf seiner Uhr war es beinahe 6. Quinn ging auf demselben Weg nach Hause, auf dem er gekommen war, und verlängerte seine Schritte mit jedem neuen Häuserblock. Als er in seiner Straße ankam, rannte er bereits. »Heute ist der 2. Juni«, sagte er sich. »Versuche dir das zu merken. Dies ist New York und morgen ist der 3. Juni. Wenn alles gut geht, ist der darauffolgende Tag der 4. Aber nichts ist gewiss.« Die Zeit, Virginia Stillman anzurufen, war längst vorüber. Und er überlegte hin und her, ob er sie noch anrufen sollte oder nicht. Wäre es möglich, sie einfach zu ignorieren? Konnte er nun alles aufgeben, einfach so? »Ja«, sagte er sich, »es ist möglich.« Er konnte den Fall vergessen, zu seiner Routine zurückkehren, ein neues Buch schreiben. Er konnte verreisen, wenn er wollte, sogar das Land für eine Weile verlassen. Er konnte zum Beispiel nach Paris fliegen. Ja, das war möglich. Aber jeder Ort wäre gut genug, dachte er, jeder beliebige Ort. Er setzte sich in sein Wohnzimmer und betrachtete die Wände. Sie waren einmal weiß gewesen, erinnerte er sich. Aber nun hatten sie eine merkwürdige gelbe Tönung angenommen. Vielleicht würden sie eines Tages noch weiter der Verschmutzung anheimfallen und grau werden. Vielleicht sogar braun, wie eine verwesende Frucht. Eine weiße Wand wird eine gelbe Wand, wird eine graue Wand, sagte er zu sich selbst. Die Farbe ist eines Tages erschöpft. Die Stadt kriecht herein mit ihrem Ruß. Der Gips bröckelt ab. Veränderungen und noch mehr Veränderungen. Er rauchte eine Zigarette und dann noch eine und noch eine. Er betrachtete seine Hände, sah, dass sie schmutzig waren und stand auf, um sie zu waschen. Im Badezimmer, während das Wasser ins Becken rann, beschloss er, sich auch zu rasieren. Er seifte sich das Gesicht ein, nahm eine saubere Klinge und begann, seinen Bart abzuschaben. Aus irgendeinem Grund fand er es unangenehm, in den Spiegel zu sehen, und er versuchte, seinem eigenen Blick auszuweichen. »Du wirst alt«, sagte er zu sich selbst. »Du wirst ein alter Furz.« Dann ging er in die Küche, aß eine Schüssel Cornflakes und rauchte wieder eine Zigarette. Es war nun 7 Uhr. Wieder überlegte er, ob er Virginia Stillman anrufen sollte. Als er sich die Frage durch den Kopf gehen ließ, fiel ihm auf, dass er keine Meinung mehr hatte. Er sah, was für den Anruf sprach, und gleichzeitig sah er, was dagegen sprach. Zuletzt gab die Höflichkeit den Ausschlag. Es wäre nicht fair zu verschwinden, ohne sie vorher zu benachrichtigen. Danach wäre es vollkommen akzeptabel. Solange man den Leuten sagt, was man tut, argumentierte er, ist alles egal. Man hat dann die Freiheit zu tun, was man will. Die Nummer war jedoch besetzt. Er wartete 5 Minuten und wählte noch einmal. Wieder war die Nummer besetzt. Die nächste Stunde verging damit, dass Quinn abwechselnd wartete und wählte. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Schließlich rief er den Telefondienst an und fragte, ob das Telefon gestört sei. Man werde ihm eine Gebühr von 30 Cent anrechnen, sagte man ihm. Dann knackte es in den Leitungen, man hörte, wie gewählt wurde, man hörte Stimmen. Quinn versuchte sich vorzustellen, wie die Telefonistinnen aussahen. Dann sprach die erste Frau wieder zu ihm. Die Nummer war besetzt. Quinn wusste nicht, was er denken sollte. Es gab so viele Möglichkeiten, dass er nicht einmal wusste, wo er anfangen sollte. Stillman? Lag der Hörer neben dem Apparat? Oder telefonierte jemand ganz anderer? Er schaltete den Fernsehapparat ein und sah sich die ersten beiden Durchgänge des Spiels der Mets an. Dann wählte er noch einmal. Dasselbe. St. Louis holte sich Punkte durch ein Mal nach 4 schlechten Würfen. Ein gestohlenes Mal. Ein Aus im Innenfeld und einen Aufopferungsball. Die Mets glichen in ihrer Hälfte des Durchgangs durch einen Doppellauf Wilsons und einen Single Youngbloods aus. Quinn stellte fest, dass es ihm gleichgültig war. Eine Bierwerbung wurde eingeschoben und er schaltete den Ton ab. Zum 20. Mal versuchte er, Virginia Stillman zu erreichen. Und zum 20. Mal passierte dasselbe. Zu Beginn des vierten Durchgangs brachte St. Louis 5 Läufe durch. Und Quinn schaltete auch das Bild ab. Er fand sein rotes Notizbuch, setzte sich an den Schreibtisch und schrieb während der nächsten 2 Stunden ohne Unterbrechung. Er machte sich nicht die Mühe, noch einmal zu lesen, was er geschrieben hatte. Dann rief er Virginia Stillman an und hörte wieder das Besetzzeichen. Er warf den Hörer so heftig auf die Gabel, dass das Plastik krachte. Als er noch einmal anzurufen versuchte, war die Leitung tot. Er stand auf, ging in die Küche und machte sich noch eine Schüssel Cornflakes. Dann legte er sich schlafen. In seinem Traum, den er später vergaß, ging er den Broadway hinunter und hielt Austers Sohn an der Hand. Quinn verbrachte den folgenden Tag auf den Beinen. Er begann früh, kurz nach 8 Uhr, und überlegte nicht, wohin er ging. Es ergab sich, dass er an diesem Tag viele Dinge sah, die er nie zuvor gesehen hatte. Alle 20 Minuten ging er in eine Telefonzelle und rief Virginia Stillman an. Wie es am Abend zuvor gewesen war, so war es auch an diesem Tag. Aber nun erwartete Quinn, dass die Nummer besetzt war. Es machte ihm nichts mehr aus. Das Besetzzeichen war ein Kontrapunkt zu seinen Schritten geworden. Ein Metronom, das in den zufälligen Geräuschen der Stadt einen stetigen Takt schlug. Es lag ein Trost in dem Gedanken, dass der Ton für ihn da war, wann immer er die Nummer wählte, beständig in seiner Verneinung der Rede und der Möglichkeit der Rede, beharrlich wie das Schlagen eines Herzens. Virginia und Peter Stillman waren nun von ihm abgeschnitten. Er konnte sein Gewissen mit dem Gedanken beschwichtigen, dass er es immerhin noch versuchte. In was für eine Dunkelheit sie ihn auch führten, er hatte sie noch nicht verlassen. Er ging den Broadway hinunter bis zur 72. Straße, wandte sich nach Osten zum Central Park West und ging weiter bis zur 59. Straße und zur Columbus-Statue. Dort bog er wieder nach Osten ab und ging längs des Central Park South bis zur Madison Avenue und dann rechts stadteinwärts zur Grand Central Station. Nachdem er aufs Geratewohl einige Häuserblocks umkreist hatte, setzte er seinen Weg eine Meile weit nach Süden fort, kam zur Verbindung von Broadway und Fifth Avenue in der 23. Straße, blieb stehen und betrachtete das Flatiron Building, wechselte dann den Kurs und ging westwärts, bis er die 7th Avenue erreichte, wo er nach links abbog und weiter auf die Innenstadt zuging. Am Sheridan Square wandte er sich wieder nach Osten, schlenderte den Waverly Place hinunter, überquerte die 6th Avenue und setzte seinen Weg in Richtung Washington Square fort. Er ging unter dem Bogen durch und südwärts durch die Menschenmenge. Einen Augenblick blieb er stehen, um einem Jongleur auf einem schlaffen Seil zuzusehen, das an einem Lichtmast und an einem Baumstamm befestigt war. Dann verließ er den kleinen Park an der östlichen Ecke, ging durch die Wohnanlage der Universität mit seinen kleinen Rasenflächen und wandte sich in der Houston Street nach rechts. Am West Broadway machte er wieder eine Wendung, diesmal nach links und ging weiter in Richtung Kanal. Leicht nach rechts abbiegend ging er durch einen winzigen Park und bog in die Varick Street ein, schlenderte an der Nummer 6 vorbei, wo er einmal gewohnt hatte, schlug dann wieder einen westlichen Kurs ein und erreichte wieder den West Broadway, wo die Varick Street einmündet. Der West Broadway führte ihn zum World Trade Center und er betrat die Halle eines der Türme, um Virginia zum 13. Mal an diesem Tag anzurufen. Quinn beschloss, etwas zu essen. Er suchte eine der Schnellimbissstuben im Parterre auf und verzehrte langsam ein Sandwich, während er etwas in sein rotes Notizbuch eintrug. Danach ging er wieder nach Osten, wanderte durch die engen Straßen des Finanzdistrikts und bog dann nach Süden ab, nach Bowling Green, wo er das Wasser sah und die Möwen darüber, die schräg durch das Mittagslicht segelten. Einen Augenblick dachte er daran, die Fähre nach Staten Island zu nehmen, aber dann überlegte er es sich anders und machte sich auf den Weg nach Norden. In der Fulton Street bog er nach rechts ab und folgte dem Nordostweg des East Broadway, der durch das Miasma der Lower East Side und dann hinauf in die Chinatown führt. Von dort aus fand er die Bowery, die ihn bis zur 14. Straße brachte. Er schlug einen Haken nach links, ging diagonal über den Union Square und weiter stadtauswärts längs der Park Avenue South. In der 23. Straße ging er nach Norden, bog nach einigen Häuserblocks wieder nach rechts ab, ging einen Block weit nach Osten und dann eine Weile die 3rd Avenue hinauf. In der 32. Straße wandte er sich nach rechts, kam zur 2nd Avenue, wandte sich nach links, ging 3 Blocks stadtauswärts und bog ein letztes Mal nach rechts ab, worauf er in der 1st Avenue ankam. Dann ging er die restlichen 7 Häuserblocks zu den United Nations Headquarters und beschloss, eine kurze Rast einzulegen. Er setzte sich auf eine Steinbank auf der Plaza, atmete tief und genoss mit geschlossenen Augen die Luft und das Licht. Dann schlug er das rote Notizbuch auf, nahm den Kugelschreiber des Taubstummen aus der Tasche und begann mit einer neuen Seite. Zum ersten Mal, seitdem er das rote Notizbuch gekauft hatte, schrieb er an diesem Tag etwas, was nichts mit dem Fall Stillman zu tun hatte. Er konzentrierte sich vielmehr auf die Dinge, die er unterwegs gesehen hatte. Er dachte nicht darüber nach, was er tat, und ebenso wenig analysierte er die möglichen Folgen dieser ungewöhnlichen Handlung. Er fühlte den Drang, gewisse Tatsachen aufzuzeichnen, und er wollte sie zu Papier bringen, bevor er sie vergaß. Heute wie nie zuvor. Die Obdachlosen, die Heruntergekommenen, die Frauen mit den Einkaufstüten, die Ziellosen, die Obdachlosen, die Heruntergekommenen, die Frauen mit den Einkaufstüten, von den die Ziellosen, die Betrunkenen, Mittellosen, von den lediglich Mittellosen bis zu den völlig zu den Elenden und Gebrochenen. Völlig wohin Elenden. Man sich wendet, sie sind da, in guten und in schlechten Vierteln. Manche betteln mit einem Anschein von Stolz. Gebt mir dieses Geld, scheinen sie zu sagen, und ich werde bald einer der euren sein und hin und her eilen bei meinen täglichen Geschäften. Andere haben die Hoffnung aufgegeben, sich jemals wieder aufzurappeln. Sie liegen auf dem Gehsteig ausgestreckt mit einem Hut, ihrer Schale oder ihrer Schachtel, machen sich nicht einmal die Mühe, zu den Vorübergehenden aufzublicken, zu sehr geschlagen, um auch nur denen zu danken, die ihnen eine Münze hinwerfen. Andere wieder versuchen, für das Geld, das man ihnen gibt, zu arbeiten. Die blinden Bleistiftverkäufer, die Weinsäufer, die einem die Windschutzscheibe des Wagens waschen. Manche erzählen Geschichten, gewöhnlich tragische Schilderungen ihres eigenen Lebens, so als wollten sie ihren Wohltätern etwas für ihre Güte geben, und wären es nur Worte. Andere haben echtes Talent, der alte Schwarze heute zum Beispiel, der steppte, während er Zigaretten jonglierte. Immer noch würdevoll, offensichtlich ein ehemaliger Varieté-Künstler in einem purpurroten Anzug mit grünem Hemd und gelben Schlips. Der Mund in einem halb vergessenen Bühnenlächeln erstarrt. Dann gibt es die Pflastermaler und Musiker, Saxophonisten, Gitarristen, Geiger. Gelegentlich trifft man ein Genie, wie ich heute. Ein Klarinettist unbestimmten Alters mit einem Hut, der sein Gesicht vollkommen verdunkelte, saß mit gekreuzten Beinen wie ein Schlangenbeschwörer auf dem Gehsteig. Direkt vor ihm standen zwei aufziehbare Affen, der eine mit einem Tambourin, der andere mit einer Trommel. Während der eine schüttelte und der andere schlug und beide seltsame, präzise Synkopen erzeugten, improvisierte der Mann endlose kleine Variationen auf seinem Instrument. Sein Körper schaukelte steif vor und zurück und ahmte nachdrücklich den Rhythmus der Affen nach. Er spielte leicht und mit feinem Gespür lebhafte, verschlungene Figuren in Moll, so als wäre er glücklich, mit seinen mechanischen Freunden beisammen zu sein, eingeschlossen in dem Universum, das er geschaffen hatte. Es ging weiter und weiter, letzten Endes immer dasselbe, und dennoch, je länger ich zuhörte, desto schwerer fiel es mir, mich loszureißen. Innerhalb dieser Musik sein, in dem Kreis ihrer Wiederholungen gezogen werden, vielleicht ist das ein Ort, wo man zuletzt verschwinden könnte. Aber Bettler und Künstler machen nur einen kleinen Teil der vagabunden Bevölkerung aus. Sie sind die Aristokraten, die Elite der Gefallenen. Weit zahlreicher sind diejenigen, die nichts zu tun haben, die nirgendwo hingehen können. Viele sind Säufer, aber dieser Ausdruck wird der Verheerung nicht gerecht, die sie verkörpern. Hüllen der Verzweiflung, in Lumpen gekleidet, ihre Gesichter blau geschlagen und blutend. Sie schlurfen durch die Straßen wie in Ketten. Sie schlafen in Toreingängen, taumeln wie Verrückte durch den Verkehr, brechen auf Gehsteigen zusammen. Und sie scheinen überall zu sein, so oft man sich nach ihnen umsieht. Manche verhungern, andere erfrieren. Wieder andere werden geschlagen oder verbrannt oder gefoltert. Für jede Seele, die in dieser besonderen Hölle verloren ist, gibt es mehrere andere, die im Wahnsinn eingeschlossen leben. Unfähig, in die Welt hinauszugehen, die an der Schwelle ihres Körpers beginnt. Obwohl sie da zu sein scheinen, können sie nicht als anwesend gezählt werden. Der Mann zum Beispiel, der immer zwei Trommelstöcke bei sich hat und mit ihnen einen verwegenen, unsinnigen Rhythmus auf das Pflaster trommelt. Ungeschickt von übergebeugt, während er die Straße entlang geht und auf den Beton schlägt und schlägt. Vielleicht glaubt er, eine wichtige Arbeit zu verrichten. Vielleicht würde, wenn er nicht tut, was er tut, die Stadt auseinanderfallen. Vielleicht würde der Mond aus seiner Bahn trudeln und auf die Erde stürzen. Es gibt welche, die mit sich selbst reden, die murmeln, schreien, fluchen, stöhnen, die sich selbst Geschichten erzählen, als würde ihnen jemand zuhören. Zum Beispiel der Mann, den ich heute sah. Er saß wie ein Haufen Abfall vor der Grand Central Station. Die Menge strömte an ihm vorbei und er sagte mit lauter, schreckerfüllter Stimme: Drittes Marineinfanteriekorps. Bienen essen. Die Bienen krabbeln aus meinem Mund. Oder die Frau, die einem unsichtbaren Begleiter zurief: Und was, wenn ich nicht will? Was, wenn ich verdammt nochmal einfach nicht will? Da sind die Frauen mit ihren Einkaufstüten und die Männer mit ihren Pappkartons, die ihre Habseligkeiten von einem Ort zum anderen tragen. Immer unterwegs, als ob es von Bedeutung wäre, wo sie sind. Der Mann, der sich in eine amerikanische Flagge eingehüllt hat. Die Frau mit einer Halloween-Maske vor dem Gesicht. Der Mann in einem zerschlissenen Mantel. Seine Schuhe sind in Fetzen gewickelt. Aber er trägt ein tadellos gebügeltes Hemd auf einem Kleiderbügel, noch in der Plastikhülle der Reinigung. Der Mann in einem Straßenanzug, barfuß, ein Rugbyhelm auf dem Kopf. Die Frau, deren Kleidung von Kopf bis Fuß mit Ansteckplaketten vom Präsidentschaftswahlkampf bedeckt ist. Und da ist der Mann, der beim Gehen die Hände vors Gesicht hält, hysterisch weint und immer wieder sagt: Nein, nein, nein, er ist tot. Er ist nicht tot. Nein, nein, nein, er ist tot. Er ist nicht tot. Frei nach Baudelaire. Mir scheint, dass ich immer dort glücklich wäre, wo ich nicht bin. Oder gröber gesagt, wo immer ich nicht bin, ist der Ort, wo ich selbst bin. Oder, um den Stier bei den Hörnern zu packen, überall außerhalb der Welt. Es war beinahe Abend. Quinn schloss das rote Notizbuch und steckte den Kugelschreiber in die Tasche. Er wollte ein wenig länger über das nachdenken, was er geschrieben hatte, stellte aber fest, dass er nicht dazu imstande war. Die Luft um ihn her war mild, beinahe süß, so als gehörte sie nicht mehr zur Stadt. Er stand von der Bank auf, streckte Arme und Beine und ging zu einer Telefonzelle, von wo aus er wieder Virginia Stillman anrief. Dann ging er zu Abendessen. Im Restaurant wurde ihm bewusst, dass er eine Entscheidung getroffen hatte. Ohne dass er es gewusst hatte, war die Antwort schon da, fertig geformt in seinem Kopf. Das Besetzzeichen, erkannte er nun, war nichts Willkürliches. Es war ein Signal und sagte ihm, dass er seine Verbindung mit dem Fall noch nicht abbrechen konnte, selbst wenn er es gewollt hätte. Er hatte versucht, mit Virginia Stillman zu sprechen, um ihr zu sagen, dass er am Ende angelangt war. Aber das Schicksal hatte es nicht zugelassen. Quinn dachte einen Augenblick darüber nach. War Schicksal wirklich das Wort, das er gebrauchen wollte? Es erschien ihm so gewichtig und altmodisch. Und dennoch, als er es gründlich untersuchte, entdeckte er, dass er genau das hatte sagen wollen. Oder wenn es schon nicht genau das war, so war der Ausdruck doch treffender als jeder andere, der ihm einfiel. Schicksal im Sinne von, was war, was zufällig war. Es war so etwas wie das Wort Es in dem Satz, es regnet oder es ist Nacht. Worauf sich dieses Es bezog, hatte Quinn nie gewusst. Vielleicht war es eine verallgemeinerte Beschaffenheit der Dinge, wie sie sind, der Zustand der Esheit, welcher der Boden ist, auf dem die Geschehnisse der Welt stattfanden. Eindeutiger konnte er es nicht ausdrücken. Aber vielleicht suchte er nicht wirklich etwas Eindeutiges. Es war also das Schicksal. Was immer er davon hielt, wie sehr er es sich auch anders wünschte, es gab nichts, was er dagegen tun konnte. Er hatte Ja zu einem Vorschlag gesagt und nun hatte er nicht die Macht, dieses Ja zu widerrufen. Das bedeutete nur eines. Er musste bis zum Ende durchhalten. Es konnte keine zwei Antworten geben. Es war entweder das eine oder das andere. Und so war es, ob es ihm gefiel oder nicht. Die Sache mit Auster war offensichtlich ein Irrtum. Vielleicht hatte es einmal einen Privatdetektiv dieses Namens in New York gegeben. Der Mann von Peters Pflegerin war ein pensionierter Polizeibeamter, also nicht mehr jung. Zu seiner Zeit hatte es zweifellos einen Auster mit einem guten Ruf gegeben. Und an ihn hatte er natürlich gedacht, als er aufgefordert wurde, einen Privatdetektiv ausfindig zu machen. Er hatte im Telefonbuch nachgesehen, nur einen Mann dieses Namens gefunden und angenommen, es sei der Richtige. Dann hatte er die Nummer den Stillmans gegeben. In diesem Augenblick passierte der zweite Irrtum. Es gab eine Störung in den Leitungen und irgendwie war seine Nummer mit der Austers durcheinander geraten. So etwas kam jeden Tag vor. Und so hatte er den Anruf erhalten, der ohnehin für den falschen Mann bestimmt war. Das alles war vollkommen sinnvoll. Blieb noch ein Problem. Wenn er nicht mit Virginia Stillman in Verbindung treten konnte, wenn er, wie er glaubte, keine Verbindung mit ihr aufnehmen sollte, wie hatte er dann vorzugehen? Seine Aufgabe war es, Peter zu beschützen, dafür zu sorgen, dass ihm nichts geschah. Spielte es eine Rolle, was Virginia Stillman glaubte, dass er tat, solange er tat, was von ihm erwartet wurde? Im Idealfall sollte ein Detektiv ständig in Verbindung mit seinem Auftraggeber bleiben. Das war immer einer der Grundsätze Max Works gewesen. Aber war es wirklich notwendig? Wenn es irgendwelche Missverständnisse gab, konnten sie gewiss aufgeklärt werden, sobald der Fall abgeschlossen war. Er konnte also vorgehen, wie er wollte. Er brauchte Virginia Stillman nicht mehr anzurufen. Er konnte ein für alle Mal auf das orakelhafte Besetzzeichen verzichten. Von nun an war er nicht mehr aufzuhalten. Es sollte Stillman unmöglich sein, in Peters Nähe zu kommen, ohne dass es Quinn wusste. Quinn zahlte seine Rechnung, steckte sich einen Zahnstocher mit Mentholgeschmack in den Mund und machte sich wieder auf den Weg. Er brauchte nicht weit zu gehen. Vor einer Citibank, die 24 Stunden im Betrieb war, ließ er sich vom Automaten einen Kontoauszug geben. Er hatte noch $349, hob 300 ab, steckte das Geld in die Tasche und ging weiter in Richtung des oberen Stadtteils. An der 57. Straße wandte er sich nach links und ging zur Park Avenue. Dort bog er nach rechts ab und ging nach Norden bis zur 69. Straße. Und dort wandte er sich dem Block der Stillmans zu. Das Gebäude sah aus wie beim ersten Mal. Er blickte nach oben, um zu sehen, ob in der Wohnung Licht brannte. Aber er konnte sich nicht erinnern, welche Fenster ihnen gehörten. Die Straße war völlig still. Keine Wagen fuhren, keine Passanten kamen vorbei. Quinn ging auf die andere Straßenseite hinüber, fand einen Platz für sich in einer engen Gasse und richtete sich dort für die Nacht ein. Thank you.